ihr hört. Framatz musikalisches Fundbüro, Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 94 mit Harry Belafonte, Louis Jordan, Randy Weston, Wynton Kelly, Herbie Hancock, Iron Maiden, Muddy Waters, Robert Padway, Tommy McLennan und David T. Walker. Thank you. David T. Walker, Studiogitarrist unter anderem für B.B. King, Ray Charles, The Jackson 5, Carole King, Stevie Wonder, Marvin Gaye, Barry White, The Crusaders und vielen anderen spielte 1967 seine erste LP ein. The Sidewalk wurde im Jahr darauf veröffentlicht. Auf Reach Out For Me wird David T. Walker unter anderem vom Bassisten Tracy Wright und dem Schlagzeuger Mel Brown nicht zu verwechseln mit dem Gitarristen und Sänger gleichen Namens, den ich ja auch schon in der Sendung hatte, unterstützt. Reach Out For Me wurde von Bacharach nicht etwa für Dionne Warwick komponiert, sondern Soul-Sänger und Pianist Lou Johnson spielte die erste Version ein. 1963 schaffte diese Version gerade mal Platz 74 der Billboard-Charts. Diese Version ist heute fast vergessen im Gegensatz zur Hit-Version von Dionne Warwick im Jahr darauf. Harry Belafonte wurde Mitte der 50er Jahre als Sänger und Schauspieler und politischer Aktivist bekannt und blieb es bis zu seinem Tod im April 2023. 96-jährig verstarb er in New York City, der Stadt, in der er auch geboren wurde. Ich habe vom Album Calypso aus dem Jahre 1956 nun weder Banana Boat Song noch Jamaica Farewell, sondern mal den Calypso-Klassiker Man Smart, Woman Smarter ausgewählt. I say, let us put man and a woman together to find out which one is smarter. Some say men, but I say no. The women got the men, the they should know, and not me. But the people, they say that the men are leading the women astray, but I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter, that's right. The woman is smarter, that's right. The woman is smarter, that's right. That's right. Ever since the world began, woman was always teaching man. You listen to my bit attentively. I'm going to tell you how she smarter than he cannot be. But the people, they say, but I say that the women of today smarter than the man in every way. Samson was the strongest man long ago. No one could have beat him, as we all know, until he clashed with Delilah on top of the bed. She told him all the strength was in the hair of his head, and not me. But the people, they say that the men are leading the women astray, but I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, the woman is smarter. That's right, that's right. Hey, you meet a girl at a pretty dance, thinking that you would stand a chance. Go home thinking she's alone. Open the door. You find her husband home, not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. That's right. The woman is smarter. That's right. The woman is smarter. That's right. The woman is smarter. That's right. That's right. I was treating a girl independently. She was making baby for me. When the baby born and I went to see, eyes was blue. Sure. It was not by me, and not me. But the people, they say that the men are leading the women astray. But I say that the women of today smarter than the man in every way. Oh yes, smarter. Wir bleiben in Framats musikalisches Fundbüro, vorerst im Metier Calypso. So richtig kommerziell erfolgreich wurde dieser Stil außerhalb der Karibik zwar erst Mitte der 50er Jahre, aber bevor etwas den Mainstream erreicht, existiert es in der Regel immer schon einige Zeit davor. So schrieb Louis Jordan, Sänger und Saxophonist, 1947 Run Joe, und diese Platte wurde ein großer Erfolg, auch kommerziell. 1956 nahm der Pianist Randy Weston eine Coverversion mit Ahmed Abdul-Malik am Bass auf, außerdem mit dabei Trompeter Ray Copeland und Saxophonist Cecil Payne. At a candy store, telling fortune behind the door. Cop grabbed Mo, and as Joe ran out, Brother Mo then began to shout, "Run, Joe! Hey, the man at the door! Run, Joe! The man won't let me go! Run, Joe! Run as fast as you can! Run, Joe! Police holding me hand!" Juanita, do stand me bail. Don't want to sleep in this rotten jail. Hide the crystal ball by defense, so they won't find no evidence. When you reach home, get in the bed. Call a doctor and tie your head. Let Juanita invent a lie. Got to have a good alibi. Run, Joe! Any man at the door. Run, Joe! The man won't let me go. Run, Joe! Run as fast as you can. Run, Joe! The police holding me hand. Joey, get the mouthpiece to talk for me. They'll sure give me the third degree. When they take me before the judge, I am going to deny the charge. When the judge asks me how I plead, not guilty, sir, most decidedly. You can see, judge, at a glance, I'm a victim of circumstance. Run, Joe! Hey, the man at the door. Run, Joe! The man won't let me go. Run, Joe! Run, Joe, as fast as you can. Run, Joe! The police holding me. By the break of day, if the judge believe what I say. If he don't, I'll be looking cute behind the bars with me striped suit. Run, Joe! Hey, the man at the door. Run, Joe! Man, he won't let me go. Run, Joe! Run as fast as you can. Run, Joe! The police holding me hand. Mama told me not long ago to keep away from that worthless Joe. If I heard what me mama say, I wouldn't be in this mess today. Run, Joe! Hey, the man at the door. Run, Joe! The man won't let me go. Run, Joe! Run as fast as you can. Run, Joe! The police holding me hand. Don't you hear what I told you? Run, Joe! I done warn you and scold you. Run, Joe! Don't let policeman hold you. Run, Joe! Didn't your mama done told you? Run, Joe. Hey, the policeman are catching up with Joe. Run, Joe. Joe, run too slow. Hey, they catching up with Joe. Run, Joe. Thank you. Pianist Randy Weston hatte mit 92 Jahren ein langes Leben, in dem er bis einige Monate vor seinem Tod noch öffentlich auftrat. Das war Ende 2017. 2018 verstarb er. Sein Cousin Wynton Kelly, ebenfalls Pianist, wurde mit 39 Jahren nicht einmal halb so alt. Wynton Kelly war ein ausgezeichneter Begleiter und konnte perfekt vom Blatt spielen. Und vielleicht ist das neben seiner Alkoholsucht auch ein Grund dafür gewesen, dass er nie ganz den großen Durchbruch als Solokünstler erreichte. Wir hören ihn jetzt aus dem Jahre 1958 von seiner LP Piano mit dem Gitarristen Kenny Burrell, dem Schlagzeuger Philly Joe Jones und dem Bassisten Paul Chambers, Whisper Not. Thank you. Die kommenden drei Aufnahmen hängen nicht musikalisch zusammen oder dadurch, dass es Querverbindungen zu gemeinsamen Musikern, Komponisten, Studios oder Ähnlichem gibt. Die einzigen Verbindungen sind tatsächlich die zufälligen Namensgleichheiten von Albumtiteln oder Bandnamen. Daher spiele ich diese Titel auch nicht hintereinander. Wir verweilen jetzt noch ein klein wenig im Jazz. Maiden Voyage war Albumtitel des 1965 eingespielten Komposition des Pianisten Herbie Hancock. Erschien auf Blue Note. Das wurde dann im Nachhinein als modaler Jazz bezeichnet. Tonleitern und Skalen gewannen nun mehr Bedeutung gegenüber Harmonien und Akkorden. Die Herangehensweise bzw. dieses Konzept trieben Miles Davis und John Coltrane Ende der 50er Jahre voran. Thank you. Herbie Hancock mit modalem Jazz aus dem Jahr 1965. Anfang der 60er Jahre hatte ja Hancock bei Miles Davis als Pianist gespielt. Der Albumtitel Maiden Voyage war von 1965 und auf Blue Note, aber auch andere Musiker verwendeten für ihr Album den Titel Maiden Voyage, zum Beispiel Iron Maiden, und zwar 1969. Das verwundert doch sehr. 1969 gab es doch die Heavy-Metal-Gruppe Iron Maiden noch gar nicht. Und auch das ist richtig. Bei Iron Maiden, die 1969 ihr einziges Album namens Maiden Voyage veröffentlichten, handelt es sich natürlich um eine komplett andere Gruppe. Die einzige Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie auch aus England kommen. Wir hören Falling aus dem Jahre 1969. Thank you. down and kicked me out. I hadn't done a thing. They told me not to come back. Don't see the fire dancing. You contaminate the air you breathe. You menace all our lives. You preach your cult and rape our girls, and then you spread your lies. So, jetzt haben wir die unbekannten Iron Maiden gehört. Nun kommt die Heavy-Metal-Legende Iron Maiden um den Bassisten Steve Harris. Ich habe ausgewählt aus vom ersten Album 1980 das erste Stück Prowler. Walking through the city, looking outside. 1980 hieß Heavy Metal noch Heavy Metal und hatte wenig oder keine Subgenres. Das hat sich ja mittlerweile komplett geändert. Eigentlich kaum kommt eine neue Band, hat die schon einen neuen Stil, wenn ich es mal übertreiben darf. Und ich mache es einfach, ob ich es darf oder nicht. Im Gegensatz dazu hatte Iron Maiden noch ganz schön viel Blues und Rock'n'Roll in ihrer Musik. Und aus diesem Grund gehen wir mal in den Urschlamm der Rockmusik zurück. Also nicht etwa Rock'n'Roll, sondern Blues. Wir hören jetzt drei Stücke von Leuten, die sich selbst auf der Gitarre begleiten. Zuerst Muddy Waters aus Mississippi, der Ende der 40er Jahre nach Chicago emigrierte. Wir hören Rolling Stone und genau dieses Stück veranlasste Mick Jagger und Keith Richards und Co. ihre Band The Rolling Stones zu nennen. Danach Robert Petfay, Catfish Blues 1941. Und auch wenn man nicht so genau hinhört, merkt man, das ist doch die Originalversion des Muddy Waters Titels, den wir gerade davor gehört haben. Robert Petfay hatte nur eine Session 1941. Das war's mit seiner Plattenkarriere. Vier oder zwei Singles hat er rausgebracht, das weiß ich nicht, entweder vier oder zwei. Durch Tommy McLennan wurde ihm überhaupt ermöglicht, eine Aufnahmesession zu machen. Den hören wir danach. Love with a Feeling, das hatte dann in den 60er Jahren Freddie King gecovert. Tommy McLennan hatte eine längere Karriere als Robert Petfay, aber 1941 endete diese. Aber immerhin hat er, glaube ich, so 40 Titel oder so aufgenommen. So, diese drei Blues-Titel hören wir und dann sehen wir weiter. Well, I wish I was a catfish. Swimming in a deep blue sea, I would have all you good-looking women fishing after me, showing up after me, showing up after me. Oh love, oh love, showing up. And I sat down, oh, on her step. She said, come on in now, buddy, you know my husband just not left. Showing up and just not left. Showing up and just not left. Oh, Lord. Oh, well. Oh, well. Just before I was born, I got a boy child coming, he's gonna be a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Sure enough, he's a rolling stone. Oh, well, he's a, oh, well, he's a, oh, well, he's a. Thank you. on hell, time ain't long. I'm gonna cut the first thing smoking back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Back down the road I'm going. Showing up there. Showing up there. Catfish mama, I said swimming deep down in the blue sea. How little girl now, sweet mama, send out. Send out hooks for homie. Send out hooks for homie. Send out hooks for homie. Send out hooks for me. Send out hooks for me. Send out hooks. To the church house, yes. Well, I called on me to pray. Fell on my knee now, mama didn't know that. Naughty word to who say, naughty word to who say, naughty word to who, naughty word to who, naughty word to say, naughty word to say, naughty word. Man, play him a long time. I'm gonna ride me a little baby. I'm gonna ride in just to see. See my baby, my baby, do she thinking of little old thing, ah, oh, me, little old thing, ah, oh, me, little old thing, ah, oh, me, little old thing, ah, oh, me, little old thing. Yeah. Yeah. If you're gonna love a woman, love with a thrill. And if you don't love, some other man will. Got to love her with a feeling, yeah. You got to love her with a feeling. Got to love her with a feeling. Oh, don't you love it, oh. Now no woman, don't hang waste of. Cause when you turn her loose, be sure she got enough. And just love her with a feeling. And just love her with a feeling. Yeah, you love when I feel that. Oh, don't you love that up? Play the ball now. Yeah. Yeah. Yes, yes, yes. You know, baby, you ain't done me right. And when you come home, gonna call a fuss and fight. Cause I want you to love me when I'm feeling. I want you to love me when I'm feeling. I want you to love me when I feel that. No, you don't love at all. Mama told Papa Sonny crying that way you got done, babe, won't take your life. But you got to love me when I'm feeling. Yeah. I got to love me when I'm feeling. You got to love me when I'm feeling. I don't want you to love it all. Back on bass, son. Yeah. Yeah. Yes, yeah. Just love me when I'm feeling. Just love me when I'm feeling. Just love me when I'm feeling. Just love me when I'm feeling. If you don't love me when I'm feeling, don't want you to love it all. Dieser alten Blues-Titel waren zwar nicht sehr lang, aber für diese Sendung dann doch so lang, dass es sich nicht mehr lohnt, einen letzten Titel anzufangen oder zu spielen. Das war Framats Musikalisches Fundbüro. Mein Name ist Frank Matthias. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Das war's.